zerschlagen und die Gläser leeren. Das sind die Dinge, die zusammenpassen. Ein voller Becher Weins zur rechten Zeit ist mehr wert als alle Reiche dieser Erde. Cool.